Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Jetzt war bei uns im Briefkasten schon wieder die Tageszeitung rausgestohlen, wenn Sie mich fragen. Da steckt sicherlich wieder diese Dicke dahinter. Ja, aber die ist doch gar nicht dick. Das ist mir ganz egal, aber sie steckt dahinter. Ob Klatsch und Tratsch, Nachrichten oder Geschichten, wenn wir erzählen, gliedern wir unsere Worte in Sinnabschnitte. Wir machen Betonungen, um dem Gegenüber klarzumachen, was wichtig ist im Satz. Und natürlich müssen wir manchmal Luft holen. Erst spät in seiner Geschichte, um 5500 vor Christus, kam der Mensch darauf, dass man wichtige Dinge für die Nachwelt aufschreiben könnte. So ließ sich das Risiko umschiffen, das eine mündliche Weitergabe mit sich bringt, nämlich die Tücken der Erinnerung. Zu diesem Zweck erfand der Mensch Zeichen. Im indoeuropäischen Kulturraum waren das Lautzeichen, die Buchstaben. A, B, C, D, E. Mit den Buchstaben ließen sich nun die gesprochenen Laute in Stein, Ton oder Wachs eingravieren. Doch die geschriebenen Texte waren schwer zu lesen. Wirst eigen in den Selbenf los. Hä? Noch im 5. Jahrhundert vor Christus bemängelte Aristoteles, dass die Texte seines Philosophenkollegen Heraklit praktisch unlesbar seien. Großbuchstaben klebten ohne Abstand aneinander, von Absätzen keine Spur, geschweige denn von erkennbaren Wörtern. Nochmal. Wir steigen in denselben Fluss und doch nicht in denselben. Abhilfe hätte es eigentlich schon damals gegeben. Seit dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung findet man ab und an Einstiche mit dem Griffel zwischen den Zeichen. Ihr Name Punktum, zu Deutsch Stich. Die Punkte dienen zunächst als Abgrenzung zwischen Wörtern. Doch bald nutzt man sie auch als Indikatoren für längere Sinneinheiten. Das erste Satzzeichen ist geboren. Interessant ist ja auch die Bezeichnung. Wir sagen zwar im Deutschen Satzzeichen, Zeichensetzung als Bezeichnung dafür. Wenn wir die fachsprachliche Bezeichnung auch in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft hernehmen, ist es ja die Interpunktion. Und Interpunktion, der Begriff, kommt aus der Antike, denn er bezeichnet das Material, mit dem diese Zeichen in Wachstafeln gedrückt wurden. Nämlich mit Schreibgriffeln wurde eben das Zeichen eingedrückt und das bezeichnet ursprünglich Interpunktion. Professor Paul Rössler ist Sprachwissenschaftler an der Universität Regensburg. Eins seiner Hauptforschungsgebiete ist die Geschichte der Interpunktion. Auffälligerweise benutzen etliche Sprachen die gleichen Satzzeichen, auch wenn sie sich unterschiedlicher Schriften bedienen, etwa Lateinisch, Griechisch oder Kyrillisch. Die Satzzeichen sind also auch Anzeichen für gemeinsame Wurzeln. Das sind die indoeuropäischen Sprachen, das sind die slawischen Sprachen, das sind die germanischen Sprachen wie Deutsch und Englisch, das sind die romanischen Sprachen in all ihrem Spektrum, die früher oder später ihre Schriftsysteme entwickelt haben. Diese Schriftsysteme sind in diesen genannten Sprachen immer alphabetische Schriftsysteme. Davon zu trennen sind natürlich andere Schriftsysteme wie das Chinesische oder das Japanische. Aber bei diesen alphabetischen Schriftsystemen, die sich alle von der griechischen Schrifttradition über die lateinische Schrifttradition ableiten, hat eben diese sehr frühe Etablierung der Interpunktionszeichen schon im Griechischen und im Lateinischen sozusagen auch Auswirkung, dass quasi die Interpunktion schon früher da war, nämlich schon in den historischen Sprachstufen, bevor sich die Einzelsprachen und deren Schriften getrennt haben von dieser griechischen oder lateinischen Tradition. Der Punkt bekam bald neue Aufgaben. Nicht nur als Worttrenner, das übernahmen zunehmend auch die Leerzeichen, sondern auch als Grenzstein für Sinneinheiten, Perioden genannt. Der Erste, der den Wildwuchs des Satzzeichengebrauchs in geordnete Bahnen lenken wollte, war, kaum verwunderlich, ein Bücherfachmann. Aristophanes von Byzanz leitete im 3. Jahrhundert nach Christus die berühmte Bibliothek von Alexandria. Er schuf mit der Drei-Punkte-Regel die erste bekannte Interpunktionsregel. Ein Punkt in der Mitte zum Atemholen, ein Schlusspunkt am Ende der Zeile und ein Sonderpunkt als Wegweiser für Kommendes. Der Leser war damals im Allgemeinen ein Vorleser. Geschriebene Texte waren rar, Kopien gab es nur handschriftlich. Schreiben und Lesen konnten nur wenige ausgebildete Personen. Satzzeichen deuten indirekt an, wie die Einheiten vor diesem Satzzeichen oder auch nach diesem Satzzeichen im Intonationsverlauf ausgesprochen werden sollen. Also wir haben kein Satzzeichen, womit man einen Laut verbinden kann, einen bestimmten. Das unterscheidet die Satzzeichen ganz wesentlich von den Buchstaben. Die Funktion der Satzzeichen, das ist historisch gesehen eine interessante Sache, die hat sich im Lauf der Geschichte verschoben. Über viele Jahrhunderte dienten Satzzeichen vor allem dem Vorlesenden als Orientierungshilfen, um seinem Publikum den Inhalt verständlich und möglichst mitreißend vorzutragen. Das heißt, durch das Satzzeichen konnte ich etwa als antiker Redner während des Vorlesens erkennen, wo ich mit einem Satz einer Periode enden soll. Das heißt, beispielsweise mit meiner Stimme runtergehen soll, die Stimme absenken soll, wo ich eine Pause setzen soll, auch unter Umständen, wo die Pause länger sein soll, wo sie kürzer sein soll. Geschriebenes war in der Regel hochoffizieller Stoff. Religiöse Schriften enthielten besonders kostbare, weil heilige Worte. Diese mussten mit größter Sorgfalt vorgetragen werden. Ein Fehler beschmutzte das Wort Gottes. Der Ordensgründer Benedikt von Nursia berichtet im 6. Jahrhundert von folgender Klosterregel. Wenn jemand beim Lesen eines Psalms oder einer Lektion einen Fehler macht und ihn nicht sofort durch Buße bereinigt, soll er eine größere Strafe erhalten, weil er nicht durch Demut gesühnt, was er durch Fahrlässigkeit verunstaltet hat. So ersparten gut gesetzte Satzzeichen manchem Redner die Schmerzen der Peinigung. Ach. Gelesen wurde in der Spätantike vor allem in Klöstern. In einem Kloster war es auch, wo um das Jahr 400 der Kirchenlehrer und Philosoph Augustinus eine merkwürdige Beobachtung machte. Er wollte seinen Mentor, den Bischof Ambrosius, besuchen und fand ihn lesend. Während er las, schweiften die Augen über die Seiten und das Herz erforschte den Sinn. Aber seine Stimme blieb stumm und seine Zunge still. Leise und allein lesen, eine höchst ungewöhnliche Tätigkeit, die für Augustinus und seine Mitbrüder erklärungsbedürftig war. Dann vermuteten wir, dass er die kurze Spanne Zeit, die ihm zu seiner geistigen Erholung zu Gebote stand, frei von dem Lärmen der Unruhe fremder Angelegenheiten ungestört verbringen wolle. Was Ambrosius' Motiv genau war, ist nicht überliefert. Doch eines ist klar: Leise lesen schont nicht nur die Stimmbänder, es geht auch schneller. Je mehr Schriftstücke es gab und je mehr Menschen lesen lernten, desto häufiger wurde individuell im stillen Kämmerlein gelesen. So kamen die Satzzeichen ganz allmählich zu neuen Aufgaben. Professor Paul Rössler. Was wir in der Linguistik als zunehmende Grammatikalisierung der Zeichensetzung bezeichnen. Das heißt, dass die Satzzeichen in ihrer Funktion nicht mehr so sehr dazu dienten, das laute Vorlesen zu steuern, sondern dass sie dem Leser, der Leserin deutlich machen sollte, welche grammatischen, vor allem welche syntaktischen Strukturen, also welcher Satzbau in dem Text vorhanden ist. Das heißt, da wird das Satzzeichen erst seiner Bedeutung und seiner Bezeichnung Satzzeichen gerecht, indem eben hier diese stärkere syntaktische Ausrichtung in der Funktion der Satzzeichen erkennbar wird. Noch aber befinden wir uns im Frühstadium der Entwicklung. Die Satzzeichen rüsten auf. Im 8. Jahrhundert erscheint das erste deutsche Wörterbuch, der Abrogans, darin erste Strichpunkte. Das 9. Jahrhundert schenkt uns den Doppelpunkt, im späteren Mittelalter finden sich erstmals Klammern. Sie sind bald ein beliebtes Stilmittel. Die Einschübe stehen in der Satzhierarchie eine Stufe weiter unten. Der Text gewinnt eine zweite Ebene dazu. Sie erzählte, Klammer auf, die blöde Gans, Klammer zu, allen Nachbarn von meinem Missgeschick. Ein weiteres Zeichen betritt die Bühne, als die Zeit der großen Dramatiker anbricht. Das Fragezeichen, das taucht schon im 14. Jahrhundert auf. Zuerst in den italienischen Handschriften, dann auch Drucken. Und im deutschsprachigen Raum taucht es so das erste Mal im 16. Jahrhundert auf. Aber was die Funktion anlangt, ist eigentlich also die Hauptfunktion, Fragesätze zu markieren, schon sehr früh zu finden. Also gab dann feinere Funktionsdifferenzierungen, also dass man es anfangs besonders für rhetorische Fragen verwendet hat, also ohne Antworterwartung und später dann für echte Fragen und so weiter. Oliver Schallert ist Juniorprofessor für germanistische Sprachwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dramatiker wie William Shakespeare sind Großverbraucher von Fragezeichen. Seid ihr tugendhaft? Gnädiger Herr. Seid ihr schön? Was meint eure Hoheit? In der frühen Neuzeit, um das 15. Jahrhundert, erfolgt die Verteilung der Satzzeichen noch immer recht willkürlich. Seit der Drei-Punkte-Regel von Aristophanes ist 12 Jahrhunderte lang kein neues Regelwerk erschienen. Doch da kommt eine entscheidende technische Neuerung ins Spiel. Der Buchdruck. Erfunden von Johannes Gutenberg im Jahr 1452. 10 Jahre darauf erscheint schon die erste Anleitung zur Anwendung von Satzzeichen, zusammengestellt vom Schriftsteller und Übersetzer Niklas von Wiele. Das Kleinerst Strichlin betütt ein schlechte Sundrung eines Wortes oder einer Orats. Doch die Buchdrucker ringen zum Teil mit ganz anderen Problemen. Manchmal liegen in ihrem Typenkasten schlicht und einfach zu wenige Exemplare eines Satzzeichens, speziell bei solchen, die gerade frisch in Mode kommen. So basteln sie schon mal aus Punkt und Komma oder einem umgedrehten Strichpunkt ein fragezeichenähnliches Gebilde zurecht. Zum Glück war das nur ein Problem der Anfangszeit. Bald kommt den Druckern eine nicht unwesentliche Rolle zu. Sie sind verantwortlich für das Layout. Ob sich ein Buch verkauft, hängt oft auch vom optischen Eindruck des Textsatzes ab. Im Lauf der Jahrhunderte entwickeln sich die Satzzeichen weiter. Wo etwas gebraucht wird, wird es erfunden, getestet, wenn nötig, umfunktioniert. Manch eines stellt sich irgendwann als verzichtbar heraus und verschwindet. Manchmal verlassen die Satzzeichen auch ihre Rolle als reine Hilfsarbeiter der Buchstaben und werden selbst Bedeutungsträger. Am bekanntesten ist wohl folgendes Beispiel von Kannibalismus. Wir essen jetzt Opa. Ein Komma kann da Leben retten. Wir essen jetzt Opa. Ja, gleich. Apropos, das Ausdrucksstärkste unter den Satzzeichen fehlt noch in unserer Liste. Es findet sich schon früh in seiner Gestalt. Seine Funktion und seinen endgültigen Namen aber musste es lange suchen. Verwunderungszeichen. Wunschzeichen. Schmerzzeichen. Zuspruchzeichen. Scheuchzeichen. Schweigezeichen. Spottzeichen. Einhaltszeichen. Goethes Zeitgenosse Johann Christoph Adelung gibt dem Zeichen endlich eine Direktive. Dieses bezeichnet jeden lebhaften Affekt. Er sei von welcher Art er wolle. wenn er denjenigen Grad der Stärke hat, welcher sich durch den Ausruf äußert. Das Ausrufezeichen. Johann Christoph Adelung verfasst 1781 die erste umfassende Zeichenlehre der deutschen Sprache, von den orthografischen Zeichen. Goethe schlug immer in seinem Adelung nach, ließ sich aber davon in seiner Zeichenwahl nicht einschränken. Er verstand es, die Regeln für sich zu nutzen und mit Satzzeichen Musik zu machen. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Im 18. Jahrhundert sind endlich alle Satzzeichen beisammen, die wir auch heute benutzen. In den Satzzeichen hat Geschichte sich sedimentiert, schreibt 1958 der Philosoph und Musiktheoretiker Theodor W. Adorno in seiner Abhandlung über die Satzzeichen. Kaum eines hat das so zu spüren bekommen wie der Gedankenstrich. Er erlebte Anfang des 19. Jahrhunderts eine unverhoffte Blütezeit durch politische Umstände. Alles, was geschrieben wurde, musste die Zensur passieren. Zensierte Stellen füllten die Verfasser mit Gedankenstrichen auf. Der Dichter Heinrich Heine nimmt das Phänomen in seinen Reisebildern aufs Korn. Im 12. Kapitel stehen zwischen 96 Gedankenstrichen nur noch 4 Wörter. Die deutschen Zensoren. Gedankenstrich, Gedankenstrich. Dummköpfe. Als Folge solcher Eskapaden wurde denn auch der Gebrauch von Gedankenstrichen verboten. Zum Glück ging diese Phase vorbei. Im Jahr 1871, die deutschen Länder sind gerade zum Kaiserreich vereinigt worden, veröffentlicht Konrad Duden sein erstes Werk über Rechtschreibregeln. Ein Akt mit Folgen, wie Professor Paul Rössler erläutert. Im deutschsprachigen Raum ist es so, dass vor allem seit dem späten 19., beginnenden 20. Jahrhundert durch die Tatsache, dass ein Verlag, nämlich der Duden Verlag, hier eine Art Monopolstellung entwickelt hat, das dazu führte, dass sozusagen von Auflage zu Auflage über fast ein Jahrhundert hindurch natürlich durch legitimes Verlagsinteresse ja eine Legitimation der knappen zeitlichen Intervallen von Auflagen von Rechtschreiblehren gegeben sein musste. Und eine Legitimation besteht darin, dass man jedes Mal die eine oder andere Regel dazu formuliert. Alle paar Jahre erscheint eine neue Auflage mit neuen Vorgaben. Schließlich in den 1970er Jahren gibt es für die deutsche Sprache mehr als 300 Interpunktionsregeln, davon allein 176 fürs Komma. Das ist Weltrekord. Andere Länder, andere Sitten, andere Entwicklungen. Nehmen Sie das Beispiel Frankreich. Niemand würde ernsthaft behaupten, dass die Bindungskraft der Orthographie in Frankreich geringer wäre als im deutschsprachigen Raum. Durch die Académie Française gibt es da ganz genaue und klare, mit Sanktionen verbundene Vorgaben. Die sind teilweise rigider als im deutschsprachigen Raum. Aber die Strategie etwa der Académie Française bestand und besteht darin, nur als Regeln zu formulieren, was geregelt wird. Das klingt jetzt etwas widersprüchlich, aber das einfach nicht zu benennen und auch nicht anzufassen als Thema, das bewusst dem freien Spiel des Sprachgebrauchs, des Schreibgebrauchs überlassen wird. »1936 trafen sich in Kopenhagen Sprachwissenschaftler aus ganz Europa. Sie verglichen die Prinzipien der Zeichensetzung aus den verschiedenen Ländern. Ihr Fazit? Finnisch, Lettisch, Polnisch und einige weitere Sprachen folgen wie die deutsche dem grammatikalischen Prinzip. Englisch, Norwegisch und die romanischen Sprachen orientieren sich am Sprachrhythmus, wie in Zeiten des Lautlesens. Dänemark, Schweden und die Niederlande dagegen haben kaum verbindliche Regeln. Was ist hilfreicher? Fest steht, so sehr man auch immer neue Regeln schafft, die Sprachnutzung bahnt sich immer neue Wege. sehr zum Leidwesen der Kulturpessimisten. Kritiker wie Theodor W. Adorno oder der Journalistenausbilder Wolf Schneider beklagen in diversen Abhandlungen den unsachgemäßen Gebrauch der Satzzeichen. Professor Oliver Schallert hält dagegen. Man kann an der Geschichte der Satzzeichen sehr schön sehen, dass es eine kulturelle Evolution gibt. Und Satzzeichen sind ein Ergebnis der kulturellen Evolution. Und Evolution ist ein ungerichteter Prozess. Das heißt also, es ist nicht so, dass man den irgendwie teleologisch einordnen kann, also Richtung Degeneration oder Aufwertung oder goldenes, silbernes, bronzenes Zeitalter, sondern Evolution und im Speziellen kulturelle Evolution ist ein ungerichteter Prozess und es ist spannend zu beobachten, was da Neues entsteht und was außer Gebrauch kommt. Aber dass man jetzt heute keine geraden deutschen Sätze mehr schreiben kann oder dass man um die Funktion von Satzzeichen nicht mehr weiß, das halte ich für Kulturpessimismus. Die Evolution schreitet weiter voran. Das dritte Jahrtausend bricht an. Die Satzzeichen schlüpfen noch einmal in neue Rollen. Das Internet mit seinen Foren und E-Mails, dann das Handy mit SMS und WhatsApp eröffnen neue Kommunikationswege. Die Schreiber bauen aus Satzzeichen Gesichter. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Emotikon. So ist es möglich, Mimik in Texten sichtbar zu machen und Stimmungen auch ohne Worte auszudrücken. Die Technik entwickelt sich unterdessen wieder weiter und mit ihr die grafischen Möglichkeiten. Wir nehmen uns die Zeichen, die wir brauchen. Was wird bleiben? Man wird sehen. Die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Der entscheidende Punkt ist einfach, dass Satzzeichen eben aus der Motivation raus entstanden sind, Gliederungs- und Strukturierungsmöglichkeiten, die wir in der gesprochenen Sprache durch die Satzmelodie, durch Pausen und so weiter haben, in die Domäne der Schriftsprachlichkeit reinzutragen. Deswegen sehe ich das auch so, wie viele Norminstanzen, dass man immer in dem Fall nicht dem Volk aufs Maul, sondern dem Volk, wenn sie so wollen, auf die Tastatur schauen soll. Also ich plädiere da für Entspanntheit. Die ganzen Buchstaben Z. Sie hörten Punkt, Punkt, Komma, Strich. Die Geschichte der Satzzeichen von Christiane Neukirch. Es sprachen Beate Himmelstoß und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Peter Urban, Regie Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen.